Iphigenia in Tauris, Teil 2. Iphigenia, Pylades, Orestes, der Chor. Iphigenia zu den Tempeldienern, die Orest und Pylades bewacht haben. Geht ihr hinein und ordnet alles Übrige, was die gebieten, deren Werk das Opfer ist, die Männer ab. Mein vielgefaltet Schreiben, o ihr Fremdlinge, ist hier, jedoch vernehmet, was ich weiter noch begehre. Niemand bleibet sich im Leiden gleich, und wann er sich zur Hoffnung aus der Furcht erhebt, darum besorg ich, kehret er aus diesem Reich, der mir den Brief nach Argos überbringen soll, dann wird er nimmer denken des Gebotenen. Orestes, was willst du also weiter, was beängstet dich? Iphigenia, er schwöre mir, zu bringen ins Argiverland die Tafel, welchen Freunden ich sie senden will. Orestes, und schwörst auch du ihm wiederum denselben Eid? Iphigenia, was ihm zu tun, sprich, oder was ihm nicht zu tun? Orestes, ihn sicher zu entsenden vom Barbarenland. Iphigenia, wohl, keine Botschaft bringen könnt er mir ja sonst. Orestes, so willigt der Gebieter dieses Reiches ein? Iphigenia, ich überred ihn selber, führ ich den zu Schiff, auf Pylades deutend. Orestes, so schwör ihr zu Pylades, und beginne du zu Iphigenia den heil'gen Eid. Iphigenia, verheißt zu geben meinem Freund einst diesen Brief. Pylades, ich werde ihn geben deinem Freund in Argolis. Iphigenia, und ich errett aus dieses Meers Felsengen dich. Pylades, wer ist, bei dem du solches schwurst, der Himmlische? Iphigenia, die, der ich dien in ihrem Tempel, Artemis. Pylades, und ich beim hehren Könige des Himmels, Zeus. Iphigenia, doch wenn du, brechend diesen Eidschwur, mich verrätst, Pylades, dann muß ich nie heimkehren, und wenn du mich trägst, Iphigenia, setz ich den Fuß dann lebend nicht in Argolis. Pylades, nun höre, was noch übrig zu bereden ist. Iphigenia, nichts bleibet mehr, wenn jenes wohlgesprochen ward. Pylades, gewähre die Ausnahme, wenn etwas dem Schiff begegnet und die Tafel in der Flut verschwand, samt dem Geschriebenen, aber ich mich rettete, dass dieser Eid dann fürder nicht bestehen soll. Iphigenia, viel fügt das Schicksal, höre drum, was ich beschloss. Ich will dir alles sagen, was im Briefe steht, dass du den Freunden wiederum es künden magst. Denn so ist nichts zu fürchten, rettest du die Schrift, so spricht sie selber schweigend zum Argiverfreund, jedoch versank die Tafel in dem Meer gewog, dann, dich errettend, rettest du mein Wort zugleich. Pylades, schön sorgst du also, Fremdlingin, für dich und mich, so sprich denn, wem ich bringen soll, gen Argolis den Brief, und was ich deinem Freund verkündige. Iphigenia, verkünd Oresten, Agamemnons Sohn, alldort, die einst geopfert ward in Aulis, sendet dies euch, Iphigenia, lebend, die ihr tot gewähnt. Orestes, wo ist sie? Kam sie wieder aus dem Schattenreich? Iphigenia, die ist es, die du schauest, aber stör uns nicht. Für heimgehn, Argos Bruder, eh ich sterbe mich aus dem Barbarenlande, von dem fremden Mord, den Artemis geboten, ihrer Priesterin. Orestes, leise. Pylades, was sag ich? Welche Schickung führt uns her? Iphigenia, sonst fleh ich Götterflüche auf dein Haus herab, Orest. So hast den Namen du zweimal gehört. Pylades, o Götter! Iphigenia, rufst du meinethalb die Götter an? Pylades, nein, Ende! Mein vergessend sprach ich dieses Wort, bald ohne Fragen find ich doch Gewissheit. Iphigenia, sag, Artemis hab eine Hindin einst gesandt für mich, und die erwürgte mein Erzeuger ihr, vermeinend mich zu treffen mit dem scharfen Stahl, die Göttin aber führte mich in dieses Land. Dies ist der Auftrag, und im Brief schrieb ich dies. Pylades, o, die mit leichtem Schwure mich gebunden hat und glücklich selbst geschworen, nicht mehr steh ich an, ins Werk zu richten, was der Eidschwur mir gebeut. Sieh, diese Tafel bring ich, und dir geb ich sie, Orest, die diese, deine Schwester, dir gesandt. Orestes, ich nehme sie, doch, lassend jetzt des Briefes Schrift, will ich mit Worten nicht der Lust genießen. Iphigenien umarmend, o teureste der Schwestern, dich erschrockene, kaum trauend in den Arm gefasst, geb ich mich hin der Freude, da du Wunder mir verkündigest. Der Chor, Fremdling, was fassest, frevelnd du der Priesterin gewandt mit deinen Händen, das kein Mensch berührt. Orestes, o meine Schwester, die von einem Vater stammt, von Agamemnon, fliehe nicht vor mir zurück, du hast den Bruder, den du nie zu schauen gehofft. Iphigenia, in dir ich meinen Bruder, Fremdling, schweigst du nicht? Ist Argos sein Müd, oder hast ihn Nauplia? Orestes, dort ist er nicht, dein Bruder, Unglückselige. Iphigenia, geboren hat dich Tyndars Kind, die Sparterin. Orestes, und von dem Sohn des Sohnes Pelops stamm ich her. Iphigenia, welch Wort, und gibst du dessen mir ein Unterpfand? Orestes, ich geb es, frag mich etwas von dem Vaterhaus. Iphigenia, dir ziemt es zu erzählen und zu hören mir. Orestes, zuerst denn von Elektra, was sie mir vertraut, Atreus und seines Bruders Zwietracht, weißt du doch? Iphigenia, ich hörte, daß sie eiferten ums goldne Lamm. Orestes, den Streit hast du gebildet in ein schön Gewand. Iphigenia, o Liebster, nach der Heimat wendest du mein Herz. Orestes, ein anderes Gewebe zeigt der Sonne Flucht. Iphigenia, mit zarten Fäden webt ich einst auch dieses Bild. Orestes, in Aules Mauern badete die Mutter dich. Iphigenia, kein glücklich Brautfest hatte mich dorthin geführt. Orestes, von deinem Lockenhaare gabst du ihr darauf. Iphigenia, ein Denkmal statt meiner selber der Erzieherin. Orestes, nun sag ich dir zum Zeichen, was ich selber sah, des Pelops alte Lanze, die, Önomaos erwürgend Hippodameien, die Pisaterin gewann, du hast verborgen sie im Frauengemach. Iphigenia, o Liebster, denn mein liebster Bruder bist du ja, ich hab, Orest, dich, welcher so weit daher mir vom heimischen Argos zu Hülf eilt. Orestes, und ich, die Hingestorbene, wie dein Volk vermeint, Tränen benetzen, es netzt Trauer, mit Lust vermischt dein Augenlid, o Schwester, gleich wie meinen Blick. Iphigenia, dich ein lallendes Kind verließ einst in der Säugeren Arm, einst ich im Vaterhaus, o glücklicher, denn Wort es sagen, was gedenkest du, mein Geist? Mehr denn Wunder, mehr als die Rede sagt, geschah dir. Orestes, nun vorderhin vereinet, lass uns glücklich sein. Iphigenia, ungehofft war die Lust, Freundinnen, welch uns ward, ich furcht, aus meinen Armen fleucht er himmelan wieder hinweg, o ihr Herde der Zyklopen, o teure Vaterstadt mir, Mykenäische, Dank, dass du mich gebarst, Dank, dass du mich erzogst, denn daheim hast du treu mir den Bruder bewahrt, meinem Unglück ein Licht. Orestes, von Stamme sind wir glücklich, aber nicht beglückt, o Schwester, hat das Schicksal unser Leben. Iphigenia, ich Unselige erfuhr's, da mir das Eisen einst auf die Brust zückte, der Vater in Unglückswahn. Orestes, wehe mir, entfernet wähne dort ich dich zu sehn. Iphigenia, ohn Hymenäen ward, Bruder, ich einst geführt zu des Achilleus verrätrischer Lagerstatt, und am Altare war Weinen und Klaggeschrei, wehe der Opferflut. Orestes, auch ich beseufzete, was der Vater dort gewagt. Iphigenia, traun, unväterlich war mein Schicksal. Orestes, und es folgt dir Leid auf Leid, verdarbest du den Bruder, Unglückselige, durch ein göttliches Geschick, o der unselgen Tat. Iphigenia, wohl Unseliges hab ich, o Bruder, gewagt, und kaum flohest du noch ruchlosen Untergang, den dir meine Hand drohete, o, wie wird alles dies enden? Ersinn ich dir Bahn aus der Fährlichkeit, dass du von diesem Strand, von dem Mord, wieder heimkehrst in das Vaterreich, eh im Blute dir kämpfet, den Kampf der Mordstahl, das, o unglückseliger Geist, auszuspähen, ist dein Geschäft. Fliehest du zu Land, im Schiff nicht, sondern mit flüchtigem Fuß, in den Tod wird dich stürzen das Volk der Barbaren, und auf fahrtlosem Pfade zu ziehen, durch engen kyanischer Felsen gestarrt, o mein Bruder, ein weiter Weg ist diese Meerflucht, wer Unglücklicher, sei es Gott oder Mensch, zeiget uns oder was in unnahbarem Geschick, was zeigt diesen zwei einzig noch übrigen von der Atridenstamm Rettung im Ungemach? Sie singt an Orestes Brust. Der Chor. So wunderbares, unaussprechliches Geschick hab ich gesehen und hört es nicht von andern nur. Pylades, daß Freund Orestes, wann sie Freunde wiedersehn, froh Arm in Arm sich halten, fordert die Natur doch von der Klag ablassend, denk auch dessen nun, wie dieses Heil ruhmwürdiger Errettung wir ergreifend aus dem Lande der Barbaren fliehn, denn weise scheun es, günstigen Geschickes Zeit träg überschreitend, sich vergeblich zu erfreun. Orestes, du redest wohl, doch diese Sorg, ich hoff es, teilt mit uns das Schicksal, und ist das uns hold, o Freund, dann muß die Gottheit siegen über Menschenmacht. Iphigenia, nichts kann zurück mich halten, und nicht lass ich ab, eh du mir sagest, welch ein Lebenslos daheim der Schwester fiel. Mein alles seid ihr beide ja. Orestes, ein glücklich Leben lebet sie mit diesem Mann. Iphigenia, wer ist nun aber dieser und von wem entstammt? Orestes, vom Könige des Landes Phokis, Strophios. Iphigenia, so ist er Atreus' Tochtersohn und mir verwandt? Orestes, verwandt dir und mein einziger wahrhafter Freund. Iphigenia, da lebt er nicht, da Aulis mich erwürgen sah. Orestes, noch nicht, denn lange kinderlos war Strophios. Iphigenia, sei mir gegrüßt, o meiner Schwester Ehgemahl. Orestes, und mein Erretter, nicht mein Blutsverwandter nur. Iphigenia, wie aber hast du deiner Mutter so getan? Orestes, schweig hievon, Schwester, rächend des Erzeugers Tod. Iphigenia, und was erhob sie wider den Gemahl die Hand? Orestes, lass unsere Mutter, dir geziemt die Kunde nicht. Iphigenia, so schweig ich denn, Mykene blickt nun wohl auf dich? Orestes, Menelaos herrschet, ich entfloh der Vaterstadt. Iphigenia, hat unser Ohm das unglücksel'ge Haus beschimpft? Orestes, Schrecknisse der Erinnyen verjagten mich. Iphigenia, darum erscholl's auch, dass du rastest am Gestad. Orestes, nicht hat zuerst man heute mich elend gesehn. Iphigenia, die Mutter rächend, plagen dich die Himmlischen. Orestes, in meinen Mund ein blutiges Gebiss gelegt. Iphigenia, doch sage, warum schifftest du in dieses Land? Orestes, also gebot mir Loxias Orakelspruch. Iphigenia, was zu vollbringen, sagst du's oder schweigest du? Orestes, vernimm es doch viel Ungemach, verkünd ich dir. Als an der Mutter diese Hand ehmals vollbracht, was ich verschweige, trieb mich der Erinyen Verfolgung aus ins Elend und Athenes Stadt aufsuchen, hieß Apollon mich, der Delphergott, und fromm den unnennbaren Büßen, was ich tat, in jenem heiligen Richterkreis den Kronos Sohn, dem blutbefleckten Ares, einst geordnet hat. Doch als ich hinkam, da empfing mit willigem Gemüt den Gottverlassenen kein Gastfreund im Haus, und wer noch Scheu trug, setzte mir auf eignem Tisch die Gast Geschenke selber sich entfernend vor und schuf, daß niemand rede mir vergönnt und ich stillschweigend weit von ihnen Speis und Trank genoß, in eignen Schöpfkelch aber allen gleiches Maß von Wein gefüllet, schmausten sie in Fröhlichkeit. Auch durft ich nicht die Freunde tadeln, sondern saß allein in stiller Traurigkeit, als ahnt ich nichts und seufzte schwere Seufzer ob dem Muttermord. Nun hör ich, daß in Attika mein Mißgeschick ein Fest geworden und daß noch die Sitte bleibt, der eignen Schöpfgefäße beim Athenervolk. Als ich zu Ares Hügel jetzt gekommen war und in den Richtsaal, gab man mir den einen Sitz, den andern nahm der Eumeniden Älteste. Und also hört und sprach ich ob dem Muttermord und Phöbos Zeugnis rettete den Schuldigen, das gleiche Stimmen drauf, mir zählt Athenes Hand und siegend, ich heimkehrte von dem Blutgericht. Die nun dem Recht gehorchten, die Erinnen, erlangten an dem Orte selbst ein Heiligtum. Die aber nicht befolgten des Gesetzes Spruch, die straften durch unstäte Flucht mich vorderhin, bis ich zurückwallt in Apollons hehre Flur und vor dem Altar speiselos dahingestreckt schwur, hier des Lebens Faden zu zerreißen, wenn Apollon mich nicht rettete, der mich verdarb. Da scholl vom goldenen Sitze mir Phöbos Gebot, hieher zu schiffen und, das einst vom Himmel fiel, das Bild hinwegzuführen ins Athenerland. Wohlan, die Rettung, welche mir der Gott gezeigt, hilf mit erringen, deiner Göttin Bild erlangt, lässt ab mein Wahnsinn und im vielberuderten Schiff fliehend schaust du wieder das Argiverreich. Drum sei mir wacker, du geliebtes Schwesterherz, errette deines Vaters Haus, errette mich, denn all mein Heil und aller Pelopidenheil verschwindet, wenn das Götterbild nicht unser wird. Der Chor. Ein grauser Zorn der Himmlischen erloderte dem Tantalidenstamme zu endlosem Weh. Iphigenia. Es war beschlossen, eh du herkamst, Orest, gen Argolis, zu meinem Bruder heimzuziehn. Nun will ich mit dir aus der gottverhängten Not dich retten und, nicht zürnend ihm, der mich erwürgt, aufrichten das gestürzte väterliche Haus, und deinem Mord entzeucht sich wohl die Schwesterhand, ihr Haus errettend, aber wie der Göttlichen verborgen bleiben und dem König, wann er leer den Marmor findet, welcher trug das Götterbild, was rettet mich vom Tode? Denn was sagt ich wohl? Ja, wenn du dies in eine Tat vereinigest, das Bild erlangst und mich im schön geschnäbelten Meerschiff davonführst, herrlich ist dann diese Tat, doch treffe mich gesondert von dem Bild der Tod, wenn du nur endest solches Werk und heimgelangst. Ich fürchte nichts und unterlieg ich selber auch, um dich zu retten, denn des Mannes Untergang ist seinem Stamm beklagenswert, das Weib ist schwach. Orestes, nicht will ich wie der Mutter auch dein Mörder sein, der einen Blut genüget, eines Sinns mit dir wünsch ich zu leben und zu sterben gleichen Tod. Drum führ ich, wenn ich selber nicht hier falle, dich heim, oder bleib auch sterbend hier mit dir vereint. Jedoch bedenk dies, widerstrebte dieser Tat die Göttin, wie geböte dann mir Loxias, das Götterbild zu führen, in der Pallasstadt, dein Antlitz schauend, nein, vereinend alles dies, hoff ich zurückzukehren in das Vaterland. Iphigenia, doch wie geschieht es, dass dem Tode wir entgehen und, was du willst, erlangen, dies nur hindert uns die frohe Heimkehr, unser Wille fehlt dir nicht. Orestes, vermöchten wir zu töten dieses reiches Herrn? Iphigenia, Graus, dass den Gastfreund morden soll die Fremdlingin. Orestes, doch rettet dies nur dich und mich, so sei's gewagt. Iphigenia, ich kann es nicht, lob aber deinen tapfern Mut. Orestes, wie wenn du heimlich mich verbirgst im Heiligtum. Iphigenia, die Tempelhüter mögen wir nicht hintergehen. Orestes, der Finsternis vertrauend retten wir uns wohl. Iphigenia, Nacht ziemt den Dieben, aber Wahrheit liebt das Licht. Orestes, weh mir, wir sind verloren, wie entrennen wir? Iphigenia, ich hab, mein ich, eine Rettung ausgedacht. Orestes, welch eine, lass uns hören und verhehle nichts. Iphigenia, dein Leiden wird ein listiger Vorwand uns sein. Orestes, in schlauem Ratschlag übertrifft doch nichts die Frauen. Iphigenia, du fliehst ein Muttermörder, sag ich, argosreich. Orestes, wohl, nutze mein unselig Schicksal, wenn es frommt. Iphigenia, drum nehme dich die Göttin nicht zum Opfer an. Orestes, um welcher Ursach willen? Doch ich ahn es wohl, Iphigenia, weil du entweiht seist, was vergönnt ist, töt ich dann. Orestes, doch wie erwirbt uns diese List das Götterbild? Iphigenia, dann heiß ich in der Meersflut dich entsündigen. Orestes, und trägest fort das Götterbild, um das ich kam? Iphigenia, auch dieses heiß ich reinigen, weil du's berührt. Orestes, und wohin gehst du zu des Meeres Wogenschlag? Iphigenia, dorthin, allwo dein Schiff der flachsne Zügel hält. Orestes, trägt deine Hand das Bildnis oder andere? Iphigenia, ich selbst, die einzig unentweihend es berührt. Orestes, wie aber stimmt zu diesem Werk auch Pylades? Iphigenia, dieselbe Blutschuld, sagen wir, entweiht auch ihn. Orestes, entdeckst du dies dem König oder schweigest du? Iphigenia, ich überred ihn, denn verborgen blieb ich nicht. Orestes, Traun, unseres Schiffes Ruderschlag ist dir bereit. Iphigenia, das alles dort wohl steh, ist freilich dein Geschäft. Orestes, eins nur bedarf's noch dieser Frauen Verschwiegenheit, auf den Chor deutend. Darum beschwöre dies und überredend sei dein Wort, die Kraft zu rühren, hat ja sonst das Weib, dann wird vielleicht uns alles glücklich endigen. Iphigenia, geliebteste der Weiber, euch vertrau ich nun, bei euch nur stehet's, ob ich soll glückselig sein, ob ganz vernichtet, meines Vaterlands beraubt und meines Bruders und der Schwester mir so lieb. Vernehmt denn, was vor allem euch bewegen muß. Wir Weiber alle lieben eins das andere und sind uns in Gefahren stets der beste Schutz. So schweiget denn und werdet uns zu dieser Flucht hülfreich. Der Zunge Treue bringt den schönsten Ruhm. Ihr sehet, wie ein Schicksal dreier Liebenden Rückkehr ins Land der Väter oder Sterben hart. Errettet aber, dass ihr teilt mein gutes Glück, rett ich auch euch gen Hellas. Bei der Rechten denn beschwör ich dich und dich, bei Wang und Knien dich, o Weib, und bei dem Teuersten im Vaterland, bei Vater, Mutter und Kindern, wenn du Kinder hast. Was sagt ihr, welche will es, welche weigert es, sagt, was ihr denket, lobt ihr meine Rede nicht, verderb ich und mein Bruder, der Unglückliche. Der Chor, sei gutes Muts, o teure Herrin, unserthalb und rette dich, was alles soll verborgen sein, bezeug es Kronos, großer Sohn, verschweigen wir. Iphigenia, heil euch ob diesen Worten und Glückseligkeit. Zu einigen aus dem Chor. Dein Werk ist nun und deines, in das Heiligtum zu gehen, denn bald wird nahen, dieses Landes Herr zu forschen, ob der fremden Blut vergossen ist. Die Angeredeten gehen in den Tempel. O Holde, die mich rettete von Aulis Bucht, da über mich den Mordstahl schwang die Vaterhand, rette mich auch Itzo und die Freunde, Trug taucht uns um dich sonst Loxias Orakelwort auf, Wanderer Hold vom Ufer der Barbaren fort ins Land Athenes, besser ja, denn dieses Reich bewohnst du Göttin Attikas beglückte Flur. Der Chor, erste Strophe, Vogel, der du an felsigen Meereshöhen Halkyone, singst dein trauriges Schicksal wohlverständlich verständigen, dass den Gemahl du tönst im Lied allstets, dir an Klagen und Leid bin ich flügellose vergleichbar, welche nach Hellas Chören sich sehnt, sich zu dir, o Artemis sehnt, die du am kündischen Hügel wohnest, bei zart gelockerter Palm und schön erblühendem Lorbeer und dem heiligen Spross der Olive, wo Lato einst dich gebar an dem See, der kykneische Flut woget, wo der Gesanges kundgeschwan dienet den Musen. Gegenstrophe. O der Tränenströme, die einst diese Wange befeuchteten, als erobert die Türme meiner Stadt ich zu Schiffe ging, feindliche Ruder rings und der Speer blitzend, dann um Gold verkauften sie mich in barbarisches Eiland, wo der Hirsche durchbohrenden Vöbeldienerin mir gebeut, die Agamemnons Tochter des lämmererwürgenden Altars pflegt. Hier neid ich jene, die elend von je war, denn es betrübet der Wechsel holden Geschicks nicht den Mann, der im Leid erwuchs, nur nach beglückteren Tagen Trübsal quält sterbliche Herzen. Zweite Strophe, doch die scholde Argiverin trägt ein 50-berudert Schiff heim und das wachsverbundene Rohr des bergliebenden Pans ertönt bald mahnend die Meerruder. Phöbos selbst, der Prophet, des Lied in die siebengesaitete Leier tönt, wohl führet er dich ins gesegnete Attika. Doch allhier bleib ich einsam, da im stürmenden Schiff du fleust und zu dem Schnabel wehendem Winde das Segel zur Fahrt ins Meer breiten die Taue des schnellen Schiffes Füße. Gegenstrophe, flög ich zur strahlenden Rossbahn auf, allwo Helios Feuer wallet, dass ich über das Vaterhaus hinschwebt, hurtiges Flügelpaar an den Schultern emporschwingend, ständig dann in den Chören, wo einst der Jünglinge Wunsch die Jungfrau entschwang, vor der Mutter Fuß mit Gespielen den Reigentanz zu dem Wettstreit der Anmut und dem Schätze gesegneten Vorrang, wehe, wo mir um das Hauptgelock wallend der zierliche Schleier im Festgedräng schattete die Wange. Thoas, von Trabanten und Sklaven begleitet, der Chor. Thoas, wo ist des Tempels Priesterin die griechische Jungfrau? Sind schon die Fremden zu dem Mord geweiht? Und flammen in dem Heiligtum die Leiber schon? Iphigenia trägt die Bildsäule der Göttin aus dem Tempel. Der Chor. Hier ist sie, die dir alles, Herr, verkünden wird. Thoas. Ha, was trägst du, Agamemnons Kind, das Götterbild in deinem Arm vom unberührten Sitze fort? Iphigenia. Thoas, vom Säulengange rege nicht den Fuß. Thoas, was ist es, Iphigenia? Iphigenia, nicht befleck es mich, die unentweihte Priesterin ruft dir es zu. Thoas, was kündet dies mir Neues, rede deutlicher. Iphigenia, unheilige sind es, König, die ihr mir erjagt. Thoas, wer hat dich dies gelehret, oder ahntest du's? Iphigenia, das Bild der Göttin wandte sich von seinem Sitz. Thoas, unangerühret, oder hat der Grund gebebt? Iphigenia, unangerühret, und die Augen schloss sie, Fürst. Thoas, was war die Ursach etwa der gefangenen Schuld? Iphigenia, dies anders nichts, denn Schreckliches verübten sie. Thoas, fiel einer meines Volkes am Gestad vielleicht? Iphigenia, nein, in der Heimat haben sie den Mord vollbracht. Thoas, welch einen Mord, gern, Jungfrau, hör ich dieses auch. Iphigenia, die Mutter wirkten beide mit vereintem Schwert. Thoas, o Phöbos, nicht Barbaren hätten dies gewagt. Iphigenia, auch trieb sie aus das sämtliche Hellenenland. Thoas, und darum trägst du unser Götterbild hinaus? Iphigenia, in heil'ge Lüfte fernhin von dem Mörderpaar. Thoas, weiß auferzog dich Hellas, da du dies erkannt. Iphigenia, nun haben sie mit süßem Reize mich versucht. Thoas, von Argos frohe Botschaft dir verkündigend. Iphigenia, dass glücklich dort mein einz'ger Bruder lebt, Orest. Thoas, damit die holde Kunde sie errettete. Iphigenia, und dass es meinem Vater auch noch wohl ergeht. Thoas, Du aber bliebst der Göttin, wie es ziemt, getreu. Iphigenia, ich hasse ja ganz Griechenland, das mich verdarb. Thoas, was tun wir also den Verbrechern? Sage mir. Iphigenia, den heil'gen Brauch bewahren heißt uns doch die Pflicht. Thoas, doch seh ich nicht den Mordstahl und die Opferflut. Iphigenia, erst muß sie fromme Reinigung entsündigen. Thoas, des Quelles Tauwohl oder Flut des Ozeans. Iphigenia, das Meer nimmt alles Übel von den Sterblichen. Thoas, geweihter fallen beide dann zum Opfer hin. Iphigenia, und ich auch werd, o König, so geborgen sein. Thoas, bespürt die Meereswoge nicht des Tempels Fuß? Iphigenia, in Einsamkeit vollbring ich dies und anderes. Thoas, wohl, wo du wünschest, kein Geheimnis will ich sehn. Iphigenia, denn auch Diktynas Bild bedarf der Reinigung. Thoas, weil das vergossene Mutterblut es schändete. Iphigenia, sonst nahm ich's von dem Marmorfuße nie hinweg. Thoas, gerecht und fromm ist deine Vorsicht, Priesterin, das billig dieses Landesvolk dich hoch verehrt. Iphigenia, weißt du, Fürst, was nun geschehen muß? Thoas, dir geziemt es kund zu tun. Iphigenia, leg in Fesseln die Hellenen. Thoas, aber wie entflöhen sie dir? Iphigenia, Griechenland kennt keine Treue. Thoas, bringt die Band ihr Sklaven her. Iphigenia, auch die Fremdling herzuführen, Thoas, ist nun Zeit. Thoas, es sei. Iphigenia, ins Gewand verhüllt ihr Antlitz, dass sie nicht die Sonne schauen, send auch mit mir dann der Diener einige. Thoas, die folgen dir. Iphigenia, und zur Stadt send andere König und Gebeut. Thoas, was soll das Volk? Iphigenia, alle heiß daheim verbleiben. Thoas, dass sie nicht dem Morde nahen? Iphigenia, denn entweihend ist der Anblick. Thoas, zu einem Sklaven, geh geschwind es kund zu tun, dass sie nicht der Sühne nahen. Iphigenia, rühmlich sorgest du, und zwar, wo es meist bedarf der Freunde. Thoas, von dir selber sagst du dies. Iphigenia, du verbleib hier bei der Göttin Heiligtum. Thoas, was soll ich tun? Iphigenia, mit des Feuers Strahl es heiligen. Thoas, dass du rein es wiederschaust. Iphigenia, wann die Fremdling aber hingehen an den Strand. Thoas, was soll ich dann? Iphigenia, dann verhüll auch du die Blicke. Thoas, scheuend die Entheiligung. Iphigenia, und wofern ich zu verzögern scheine. Thoas, bis zu welcher Zeit? Iphigenia, wundre des dich nicht. Thoas, vollende ruhig, was die Göttin heischt. Iphigenia, o vollbrech dich dieses Opfer, wie ich will. Thoas, ich wünsch es mit. Orestes und Pylades werden herbeigeführt, die vorigen. Iphigenia, aber von dem Heiligtume seh ich schon die Fremden nahen und der Göttin Schmuck und zarte Lämmer, dass der Mord den Mord uns versühne, Fackelglanz auch, und was sonst ich noch gebot, das entsündigt diese Frevler, Würden und die Himmlische. Fliehet nun, Laut ruf ich's allen, flieht die Entheiligung, sei's, dass ihr des Tempels Diener eure Hand den Göttern weiht oder Ehen knüpfet oder schmerzlicher Geburten harrt, flieht, weicht hinweg, dass keinen diese Schuld besudele, o des Zeus und Letos Jungfrau Herrscherin, wann diesen Mord ich versühnt und Opfer brachte, wo ich muß, dann wieder rein ist dein Tempel und beglückt wir. Andres sag ich nicht, doch euch Götter, die ihr alles wisset, deut ich's an und Göttin dir. Iphigenia mit den Gefangenen und Thoas gehen zu verschiedenen Seiten ab. Der Chor. Strophe. Groß ist den Leto in des delischen Insellands fruchtgesegneten Talen einst den goldlockigen Zitterkundigen sicherer Pfeil, auch erfreuet der Gott sich vom Meerfelsen entfliehend der ruhmgefeierten Städte, wo sie geboren an wogender Flut trug zu Parnassos Gipfel, umtönet von Bakchos Jubelgesang, wo der fleckige Drache blutgen Blickes im schattigen Schirm eines Lorbeers sich verbarg, Gaias schreckliches Ungeheuer hütend der Göttin Orakelsitz. Ihn hast du noch ein lallend Kind in der liebenden Mutter Armen hüpfend einst, o Apollon erwürgt, ziehend zum heiligen Orakel dann, wo du auf goldenem Dreifuß sitzest, auf truglosem Thron Seherspruch der Sterblichen kündend, über Gott geweihetem Abgrund dort, allwo kastalischen Fluten nach Gaias Mittelstädt ist. Gegenstrophe. Doch Themis, Gas Tochter, vertriebest du, Göttlicher, von der heiligen Seherstadt, und es gebar Zeter nächtliche Bilder und Traumgesichte, so Menschen, was vor war, was darauf und was kommen soll, unter der Erde in dunkelen Lagerstätten verkündigten, dass sie raubte die Seherehre dem Phöbos, rächend ihr Kind, doch geschwind zum Olympos strebt und streckte die kindliche Hand aus zum Throne Zeus, der Gott, dass er nähme von Pytho der Göttin Zorn und die Stimmen der Nacht. Auflacht aber, dass schon das Kind ihm genahet, begehrend goldner Ehre, neigt sein Locken um Waldhaupt und hemmte die Traumgesicht ihm und die nächtlichen Weissagungen nahm den Sterblichen und gab wieder die Ehre Kronion dir, das auf Männer umdrängetem Throne des Seherworts Vertrauen Phöbos du senkst den Menschensöhnen. Ein Bote tritt auf, der Chor. Der Bote ruft vor dem Tempel. Ihr Tempelhüter und ihr Diener des Altars, sagt mir, wohin ging Thoas itzt, des Reiches Herr, ruft, dieses Heiligtumes schön verbundene Tor öffnend, stracks der Taurier Gebieter mir. Der Chor. Was ist es, wenn ich unbefragt antworten soll? Der Bote. Entronnen sind ihr Frauen beide Jünglinge durch jener Tochter Agamemnons klugen Rat, entflohen sie diesen Ufern und das hehre Bild entführt in seinem Busen ein Helenenschiff. Der Chor. unglaubliche Verkündung jener, den du suchst, der König, ist vom Heiligtum hinweggeeilt. Der Bote: Wohin? Er muß es hören, was geschehen ist. Der Chor: Wir wissen's nicht, doch mache du dich auf, ihm nach, ob du ihn findest, diese Tat ihm kund zu tun. Der Bote: Seht doch, wie treulos dies Gezücht der Weiber ist, gewiß ihr selber teilet des Vergehens Schuld. Der Chor: Du rasest, was bekümmert uns der fremden Flucht? Gehst du nicht eilig zum Palast des Königs? Der Bote: Nicht eher, als bis einer hier Antwort mir gibt, ob in dem Tempel oder nicht der Herrscher ist. Holla, ihr drinnen, tut des Tempels Pforten auf und sagt dem König, einer harre sein am Tor, um ungeahntes Unheil zu verkündigen. Thoas kommt aus dem Tempel, der Bote, der Chor. Thoas: Wer wagt am Sitz der Himmlischen ein solch Geschrei, die Tore schlagend, und erfüllt das Haus mit Furcht? Der Bote, auf die Wortführerin des Chors deutend: Gelogen hat dies Weib mir, um von hinnen mich zu treiben, Fürst, als wärest du von hier entfernt. Thoas: Was wollte sie hier helfen, hoffte sie Gewinn? Der Bote, auf den Chor deutend: Bald sag ich dir von diesen, erst vernimm von mir, was schnellen Rat braucht, jene Jungfrau, welche dir gedient am Altar, Iphigenia, ist entflohn mit beiden Fremden, und der Göttin heiliges Bild raubte sie, betrüglich war die Reinigung. Thoas: Was sagst du? Welch ein böser Geist kam über sie? Der Bote: Oresten schirmt sie, Wunderbares ist geschehen. Thoas: Wen? Jenen, den die Tochter Tyndareus gebar? Der Bote: Den sie am Altar weihte der Unsterblichen. Thoas: O Wunder, größer als ich eins ersinnen mag. Der Bote: Nicht des gedenk, o Herrscher, sondern höre mich, das alles wohl vernommen und bedacht im Geist. Du sorgest zu ereilen die Entflohenen. Thoas: Sprich, du hast wohl geredet, keinen kurzen Weg fliehen sie und mögen unsern Speeren nicht entgehen. Der Bote: Da wir gekommen waren zu dem Meergestad, allwo verborgen des Orestes Barke lag, da winkt uns, die an Fesseln jene Fremdlinge hinführten, fern zu weichen von des Meeres Strand, die Tochter Agamemnons, als bereitend nun geheimnisvolle Flammen der Entsündigung, und selber haltend in der Hand die Bande, schritt ans Meer sie hin. Verdächtig war uns solches zwar, doch deinen Dienern allen, Herr, gefiel es so. Nach langer Zeit, damit sie schien etwas zu tun, erhob sie Wehklag und begann barbarische Beschwörungslieder, als versühnte sie den Mord. Da wir nun lang allda gesessen, kam es uns zu Sinn, ob nicht die Fremdling aus den Banden sich befreiend, sie ermordeten und drauf entflöhen. Voll Furcht zu schauen Unvergönntes saßen wir stillschweigend, doch bald war es ein einmütig Wort, zu ihr uns aufzumachen, ob sie's auch verbot. Da sahen unsere Augen denn das Griechenschiff zur Meerfahrt mit gehobnen Rudern schon beschwingt und 50 Schiffer auf den Bänken wohlbereit. Am Spiegel aber fessellos die Jünglinge, Des Schiffes Schnabel hielten die mit Stangen auf, die lichteten die Anker, und ein anderer senkt eilig von des Schiffes Hinterteil herab die Leiter und entführte schon die Priesterin. Da schonten wir nicht länger, als wir offenbar dies böse Spiel sahen, sondern faßten schnell das Weib und schnell die Tau, und fort zu reißen strebten wir das Steuerruder von dem schön gefügten Schiff. Auch ward gefragt, wie wagt ihr übers Meer zu fliehen, uns raubend unserer Göttin Bild und Dienerin? Wer, wessen Sohn, verkaufst du sie aus diesem Reich? Da sprach der ein: Orestes, Agamemnons Sohn, ihr Bruder bin ich, dass ihr's wisst, und führ hinweg sie, meine Schwester, welche mir entrissen ward. Jedoch die Jungfrau hielten wir nicht weniger darum, sie zwingend, dass sie folgt hieher zurück, und nun erschallten grause Schläge auf Wang und Brust, denn Schwerter hatten jene nicht in ihrer Hand, noch wir. Zum Faustkampf aber stürzten wir hervor, und von den beiden Jünglingen fiel mancher Schlag zugleich auf Seid und Leber unserer Schar herab. Da sie uns ringend faßten und abmatteten, gezeichnet durch scheusel'ge Wunden, flohen wir da zum Uferabhang, einige mit Blut gefärbt, die Häupter klagend, andere der Augenpaar. Und von den Höhen bekämpften wir zwar sicherer die Widersacher, und mit Steinen warfen wir, jedoch die Bogenschützen auf dem Hinterteil des Schiffes stehend trieben uns fernhin zurück, und jetzt, da eine Wog antreibt ans Land die Bark und sich kein Schiffer in die Wellen wagt, schwingt auf die linke Schulter Agamemnons Sohn ins Wasser springend, Iphigenien eilt mit ihr hinauf die Leiter, und ins wohlberuderte Schiff setzt er seine Schwester und das Götterbild, das einst der Luft entfallen. Mitten aus dem Schiff erscholl es dann: Auf, Schiffer des Hellenenschiffs, ergreift die Ruder und die Meereswogen weist, denn seht, wir haben das, warum wir hergeeilt, zu dieser Symplegaden unwirtbarer Furcht. Und freudiges Aufseufzen ihm erwidernd schlug die Flut das Schiffsvolk. Glücklich schwamm auch durch den Port das Schiff dahin, doch dringend durch die Mündung nun wich's vor dem Ansturz eines Wogenbergs zurück, und mächtiglich aufspringend trieb ein rascher Wind zurück des Schiffes Segel. Zwar es widerstand den Wogen kühn der Ruderer, jedoch ans Land strömt ihn zurück die Brandung. Da erstand im Schiff Agamemnons Tochter flehend: O, der Leto-Kind, errette deine Priesterin gen Griechenland von wilden Ufern und vergib mir meinen Trug. Du liebst wohl deinen Bruder, o Unsterbliche, so ziemt es mir auch, an Verwandten hold zu sein. Und in der Jungfrau flehen jubelte das Volk den Päern, mit entblößtem Arm die Ruder stracks ergreifend, wie des Rudermeisters Ruf gebot. Doch mehr und mehr trieb an die Felsen hin das Schiff, und diese sprangen in des Meeres Flut hinab, die wanden um die Segel das geflochtene Tau, Da ward zu dir ich ungesäumt hieher gesandt, Botschaft zu bringen, König, was sich dort begab. Wohlan denn, Schling und Fesseln nimm in deine Hand, denn wird das Meer nicht wiederum besänftiget, bleibt diesen Schiffern keine Hoffnung zu entfliehen, auch ist der Flutbeherrscher, welcher Troja liebt, der Heere Poseidaon, Pelops Stamm ergrimmt, drum wird er jetzo geben, Agamemnons Sohn, dir und dem Volk in eure Hände, wie's geziemt, und seine Schwester, deren Mord in Aulis Bucht vergessend, so die Tochter Letos sie verrät. Der Chor. Unselge Iphigenia, mit dem Bruder nun stirbst du, wenn wieder in des Herrschers Hand ihr fallt. Thoas. O ihr gesamten Bürger dieses Insellands auf, werft ihr euren Rossen nicht die Zügel um und sprengt am Strand hin, zu empfahn das Griechenschiff, das ans Gestad treibt, jene gottvergessenen Fremdling uns wiederbringend, wie's die Göttin fügt, ihr andern zieht geschwinde Schiffe mir ins Meer, dass in der Flut wir oder auf dem Lande sie zu Ross ereilen und von schroffem Fels hinab die Leiber stürzen oder heften auf den Pfahl. Auch euch, ihr Frauen Mitwisserinnen solches Trugs, werd ich darauf, wann wiederum mir Muße wird, bestrafen, itzo eifrig, dieses dringende Werk auszuführen, bleiben wir nicht ruhig hier. Pallas erscheint, die vorigen. Pallas. Wohin, wohin, Fürst Thoas, eilst du ungesäumt, also verfolgend? Höre mein Athenens Wort, lass ab vom Zorn, der itzo dein Kriegsheer entbeut zum Ufer, denn Apollons Schicksal voller Spruch führt her den wutgequälten Agamemnons Sohn, dass er die Schwester wiederum gen Argolis heimbrächt und jenes Götterbild in unser Land des vorerlittenen Ungemachs Erleichterung. Dies hat ich dir zu künden, nimmer auch erwirkst Orest du, wie du hoffest, in des Meeres Sturm, weil mir gefällig Poseidaon wogenlos des Ozeanes Rücken seinem Schiff verleiht. Du auch, Orestes, merke wohl auf mein Gebot, du, der nicht gegenwärtig doch die Göttin hört. Entfleuch mit Iphigenien und dem heil'gen Bild, und wann du kommst zum gottgegründeten Athen, dann an den fernsten Grenzen des zekropischen Gebietes ist, den Hügeln von Karystos nah ein heil'ger Ort, von meinem Volk Halle genannt, allda erbau den Tempel, der das Bild empfäht, das nach dem Lande Tauris und den Leiden heißt, die du erduldet, fliehend durchs Hellenenreich der Eumeniden Stacheln. Einst in Liedern wird gegrüßet Göttin Tauriens, der Leto-Kind. Und diesen Brauch gebeut du, das fortan das Volk mit Morde Mord erstattend, eines Mannes Hals dem Stahle beug und seines Blutes am Altar versprützend, Ehre gebe der Unsterblichen. Du aber, Iphigenia, sei auf heiligen Berghöhen Braurons nun dick Thynas Priesterin, dort wirst du auch bestattet und man hüllet dich verehrend einst in schön gewobene Schleier ein, so Weiber sterbend in den Schmerzen der Geburt daheim gelassen. Führe dann, Orest, von hier auch diese Griechenfrauen, die Wohlwollenden, also gebietet Pallas, die dich rettete, durch gleiche Stimmen im Areischen Gericht, anordnend auch für alle Zeiten den Gebrauch, dass gleiche Stimmen retten den Beschuldigten. So führe denn die Schwester heim von diesem Strand, Agamemnons Sohn, und Thoas, du ergrimme nicht. Thoas, Herrscherin Athene, welcher Mann der Götter Ruf vernahm und nicht gehorchet, solcher ist betört. Drum zorn ich nicht Oresten, ob der himmlischen Gebild er nahm, noch seiner Schwester förderhin, denn schlecht bekämpfen Sterbliche der Göttermacht. Ziehen sie in deine Fluren mit dem Heiligtum und richten glücklich den gebotenen Tempel auf. Auch diese Frauen entsenden wir, Unsterbliche, auf dein Geheiß ins glückliche Hellenenland und wenden von den Fremdlingen erhobne Speer und meine Ruder, weil es dir also gefällt. Pallas, wohl, denn das Schicksal herrsche dir und Göttern ab. Auf, lüfte, führt nun Agamemnons Kinder hin zum Lande Cekrops. Übers Meer geleit ich sie, errettend meiner Schwester viel verehrtes Bild. Zu dem Chor. Auch ihr zieht heim, o ihr Frauen, von hier, froh eurer Helden Errettung. Der Chor. Ehrwürdige, vor der unsterblichen Schar und den Sterblichen du, Pallas Athene, wir tun also, wie dein Wille gebeut, denn erfreulich ist uns und nimmer gehofft der Ruf zu den Ohren erschollen. O erhabener Sieg, walte du allstets ob meinem Geschick, und lass nicht ab, mich zu kränzen.